Heute mit Pastor Joseph Prince. Der Gott, der ist, der war und der kommen wird. Verstehen Sie, was das mit Ihnen zu tun hat? Jesus kann die Hand in Ihre Vergangenheit ausstrecken und Sie verändern. Sie müssen kein Opfer Ihrer Vergangenheit sein. Es ist gleich, was Sie waren. Sie können eine Prostituierte wie Rahab gewesen sein. Aber bei Rahab griff Jesus in die Vergangenheit und veränderte ihr Schicksal in der Zukunft. Und wissen Sie, was geschah? Der Name dieser ehemaligen Prostituierten wird im Stammbaum von Jesus Christus erwähnt. Gott hat ihre Zukunft verändert. Gott sorgte dafür, dass sie den Sohn des erfolgreichsten Hauptmanns aus dem Stamm Juda heiratete. Sie bekamen einen Sohn namens Boas, der Ruth heiratete. Und Boas und Ruth bekamen einen Sohn namens Obed. Obed bekam Isai und Isai bekam David, der König wurde. David stammte also von dieser Frau ab. Und Davids Nachkommen brachten Jesus Christus hervor. Gott wirft uns unsere Vergangenheit nicht vor. Er kann unsere Vergangenheit verändern. Sie sind kein Gefangener ihrer Vergangenheit. Weil er der ist, der war, kann er zu dem gehen, was war, und verändern, was war. Und damit ändern, was ist, damit das, was sein wird, widerspiegelt, wer er ist. Wow, habe ich das gerade gesagt? Preist Gott, Halleluja. Ich könnte es nicht wiederholen, aber es war gut. Das kam vom Heiligen Geist. Schauen wir noch einmal Yud-He-Waf-He an. Hebräische Buchstaben beinhalten Bilder. Jeder hebräische Buchstabe ist ein Bild. So lernt man das hebräische Alphabet in der Schule. Sie lernen Aleph, der erste Buchstabe, ist ein Ochse. Bet ist ein Haus. Sie lernen die Buchstaben auf diese Weise. Gimel ist ein Kamel. Dalet ist eine Tür. Und das ist überall gleich. Sie können jeden Juden auf der Welt danach fragen. Und Jud ist dieser kleine Strich. Sehen Sie das ganz rechts? Jud, He, Waf, He. Jud ist die offene Hand. Seine Hand. Die Juden sagen zum Beispiel Yad für Hand. Das kommt von Jud. Das Jud ist die Wurzel. Jud ist die offene Hand. Sagen Sie, offene Hand. Und das He ist sehr interessant. Wenn Sie Ihre jüdischen Freunde fragen, werden Sie sagen, es sei ein Fenster für etwas. Das He ist der fünfte Buchstabe. Der fünfte. Wissen Sie, was für ein Bild das He ist? In einem hebräischen Alphabet für Kinder sieht man hier ein Bild von einem Fenster. Und ein Fenster steht für eine Offenbarung. Aber wenn Sie einen Juden fragen, was für eine Offenbarung das ist, wird er sagen, ich weiß es nicht. Es ist die Offenbarung von etwas. Aber auf Hebräisch ist es die Zahl 5, denn die hebräischen Buchstaben sind gleichzeitig Zahlen. Es gibt keine Zahlen wie bei uns. Wir haben ja A, B, C und dann 1, 2, 3. Aber bei Ihnen ist das A die 1 und das B ist die 2. Verstehen Sie? Der fünfte Buchstabe ist also das He und das He ist die Zahl 5. Es ist also der Buchstabe der Gnade. Selbst der Name Jesus hat 5 Buchstaben. Überlegen Sie mal. Sehen Sie das? Jud, He, Waf, He. Schauen Sie her. He ist eine Offenbarung der Gnade. Gott hauchte Abraham Gnade ein und Abraham wurde zu Abraham. Gott hauchte auch Sarai das He ein. Gott nahm seine 2 Hes und gab ein He Abraham, der nicht erfolgreich war und nichts hervorbrachte. Gott hauchte ihm Gnade ein und Abraham wurde zum Vater der vielen. Abraham. Sarai war eine unfruchtbare Frau, die ein Kind haben wollte, aber keines bekommen konnte. Sie war unfruchtbar und alt. Nun brauchte sie einen neuen Körper. Sie musste sogar im Alter von 90 Jahren die Menopause überwinden. Also änderte Gott ihren Namen Sarai und gab ihr ein He. So hat Gott alles geschaffen, durch das He. Durch den Atem des Herrn wurden die Himmel geschaffen. Gott hauchte also He, die Gnade, in Sarais Namen ein und Sarai wurde zu Sarah. Schauen Sie her. Droht Ihr Unternehmen bankrott zu gehen? Gott muss nur ein He in Ihre Richtung blasen und alles wird sich ändern. Am nächsten Tag wird sich alles ändern. Wenn alles einstürzt und zusammenbricht, denken Sie nur daran, dass Gott ein He einhaucht. Gnade. Und dann kommt wieder alles in Ordnung. Preist Gott. Haben Sie ständig Schmerzen in Ihrem Körper? Sie brauchen nur Gottes Gnade. Gott muss nur Ihrem Körper ein He einhauchen. Und Ihr Körper wird auf das Wort des lebendigen Gottes reagieren. Freunde, ich komme zum Ende. Das ist gewaltig. Das Jud ist also die offene Hand der Gnade. Hey, Waf. Wenn Sie einen Juden zum Waf fragen, wird er sagen, es sei entweder ein Haken, an den man Dinge hängen kann, oder ein Nagel. Interessant. Nicht wahr? Und Sie verwenden das Waf auch als Verbindung. Waf ist zum Beispiel das Bindewort mit. Matthew mit June heißt Matthew Waf Jun. Der Buchstabe Waf steht für eine Verbindung. Verstehen Sie? Okay, are you with me? So, Yahweh ist also Yah, der verbunden ist mit der Gnade. Sehen Sie das? Man kann nicht über den Herrn sprechen, ohne an die Gnade zu denken. Was wir lehren, ist tatsächlich korrekt. Bei Gott sollen wir an Gnade denken. Es ist Ja verbunden mit der Gnade, mit dem He. Man kann es auch anders erklären. Jeden Buchstaben für sich. Die offene Hand, der Gnade. Nagel oder Haken, nicht wahr? Nagel. Gnade. Die offene Hand der Gnade, angenagelt in Gnade. Das ist sein Name. Erinnert Sie das an jemanden? Eine offene Hand, die in Gnade angenagelt wurde? Ich zeige es Ihnen. Jesus. Lobt und preist ihn, Freunde. Gott hat die ganze Zeit geplant, dass Jesus Christus Yahweh ist. Er ist Yahweh. Als er am Kreuz hing, war das ein Bild des Namens Yahweh. J-He-Waf-He. J-Hand. He-Gnade. Hand der Gnade. Waf-He. Der Gott der Gnade, angenagelt in Gnade. Also, was soll ich sagen, was dein Name ist, wenn mich die Kinder Israels fragen, wie du heißt? Sag ihnen, ich bin, der ich bin. Und dann, viele, viele Jahre danach, stand ein junger, gut aussehender jüdischer Zimmermann auf einem Berg. Sein Haar wehte im Wind, seine Augen feurig, sein Herz voller Mitleid. Und die Juden sagten zu ihm, durch welche Macht tust du diese Wunder? Wer bist du? Bist du größer als unser Vater Abraham? Und er antwortete und sagte, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, ich sage es auf Hebräisch, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich. Amen, Amen. Ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Na, Freunde? Come on, shout. Jubeln Sie, los. Yeah. Ich weiß nicht, ich höre zwar ein paar von Ihnen jubeln, aber ich mache mir um die Sorgen, die sich dem Gesetz von Sünde und Tod unterwerfen. Lassen Sie das Gesetz. Menschen, die lebendig sind, klingen auch lebendig. Warum sollte man im Fußballstadion jubeln? Nicht wahr? Come on. Yahweh ist der Ich bin, der ich bin. Hier steht es. Keiner sonst redet so. Ehe Abraham war, bin ich. I am. Aber du bist noch nicht einmal 50. Ich sage Ihnen, die Juden hatten ihn verstanden. Wir verstehen vielleicht nicht, was er gemeint hat, aber die Juden haben es verstanden. Woher ich das weiß? Nächster Vers. Da hoben sie Steine auf. Und sehen Sie, wie cool das ist? Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch. Wissen Sie, was das bedeutet? Er hat sich nicht so versteckt. Nein, er hat sich einfach unsichtbar gemacht. Und dann ging er mitten durch sie hindurch, wo er hingehörte. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Sie konnten ihn nicht töten, bevor er nicht sein Leben selbst niederlegte. Er wurde nur gekreuzigt, weil er sein Leben niederlegte. Keiner konnte ihn töten. Er ist der menschgewordene Yahweh. Jesaja 40. Bereitet dem Herrn den Weg. Und bei Herr steht dort Yahweh. Dann kam Johannes der Täufer und sagte, ich bin nicht er, aber ich bin der, über den Jesaja sagt, dass eine Stimme in der Wüste ruft, bereitet Yahweh den Weg. Er nennt Jesus buchstäblich Yahweh. Als sie im Garten Gethsemane zu ihm kamen, um ihn zu verhaften, fragte Jesus die Soldaten, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Sehen Sie das? In manchen Übersetzungen steht das S kursiv geschrieben. Was bedeutet das? Dass es im Original nicht dasteht. Sie hätten es nicht einfügen sollen. Die Soldaten kamen, um Jesus festzunehmen, und er trat vor und sagte, ich bin. Wer ist Jesus der Nazarener? Ich bin. Und dann? Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen spricht, ich bin, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Ich sage ihnen etwas, das waren Soldaten. Sie schwenkten ihre Knüppel und Speere und Schwerter. Sie waren voll bewaffnet. They came to arrest him, these temple soldiers. Diese Tempelsoldaten waren gekommen, um ihn festzunehmen, und sie fielen alle um, als er sagte, ich bin. Wer nimmt hier wen gefangen? Hätte er sein Leben nicht niedergelegt, hätte ihn niemand töten können. Er hätte sie dort einfach am Boden halten können. Halleluja. Die Welt von heute sehnt sich nach übernatürlichen Helden. Sie wollen Übernatürliches sehen. Aber bei ihnen ist es nur Fiktion. Wir sind hier eine Schule für X-Men. Lauter verschiedene Gaben der Erkenntnis, der Heilung, des Wunderwirkens. Und Jesus kann jeden zu Boden werfen, wenn er will. Die Helden der Welt sind nur ein Traum. Unser Held ist echt. Wir sind natürlich und gleichzeitig übernatürlich, mit übernatürlichen Gaben. Können Sie mir folgen? Ich komme zum Ende. Mit diesem Gedanken will ich schließen. Es ist wunderbar. Jesus sagt, bevor Abraham war, bin ich. Was bedeutet das, wenn Sie krank sind? Wenn Sie diese Predigt hören, wird diese Wirklichkeit in Ihrem Herzen ganz groß. Wissen Sie, was er damit sagt? Durch seine Wunden. Es sind seine Wunden. It's his stripes. Wow. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Es sind seine Wunden. Und deswegen kommt es auf Ihre Meinung von Jesus an. Haben Sie nur eine geringe Meinung von ihm, werden Sie nur wenig empfangen. Aber haben Sie eine hohe Meinung von ihm, empfangen Sie viel. Durch seine Wunden bin ich geheilt. I am healed. Wenn ich weiß, wessen Wunden das sind, dann bin ich geheilt. Ich bin geheilt. Es sind nicht nur die Wunden eines guten Menschen. Oh nein, es sind die Wunden von Jesus, durch die ich geheilt bin. Amen. Are you with me? Verstehen Sie? Übrigens, wissen Sie, was Jesus zu den Jüngern sagte, als sie mit dem Schiff in einen Sturm gerieten? Es ist wieder die gleiche Formulierung. Jesus sagte zu ihnen, seid getrost. Er kam auf dem Wasser zu ihnen und sie fürchteten sich. Und Jesus sagte, seid getrost, ich bin's. Hier steht wieder das S, ich bin's, aber nicht im Griechischen. Ich weiß gar nicht warum. Warum schreiben sie nicht nur das, was da steht? Don't be afraid. Fürchtet euch nicht. Vielleicht sagen Sie, Pastor Prince, Sie verstehen das nicht. Im nächsten Monat muss ich, seid getrost, ich bin. Wenn der morgige Tag kommt, ich bin. Wenn die nächste Woche kommt, ich bin immer noch dein Versorger. Der nächste Monat, ich bin immer noch. Was immer du möchtest, deine Heilung, deine Versorgung, deine Gunst. Preist Gott. Praise God. In der Offenbarung sagt er Folgendes. Noch zwei Verse, dann sind wir fertig. In der Offenbarung sagt Jesus, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Eigentlich, ich bin das Alpha und das Omega. Sie alle wissen, dass er hier eigentlich Hebräisch gesprochen hat, nicht wahr? Er sprach mit Johannes. Er hat also eigentlich gesagt, ich bin Aleph, der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets, und Taf, Aleph Taf. Aber weil das Neue Testament griechisch ist, steht dort, ich bin das Alpha, der erste griechische Buchstabe, und das Omega, der letzte griechische Buchstabe. Mit anderen Worten, es sind Buchstaben, A und O. Und das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, sagen alle etwas über unseren Herrn Jesus Christus. Schauen Sie her. A und O sind Buchstaben, nicht wahr? Das ist also, was er sagt. Anfang und Ende benutzt man bei Dingen, die man tut. Man sagt nicht, ich bin der Anfang, oder? Nur wenn man meint, dass man etwas tut, zum Beispiel der Anfang oder das Ende eines Projekts. Es ist immer etwas, was man tut. Anfang und Ende ist also, was er tut. Und wer ist der Erste? Wer ist der Letzte? Der Erste und der Letzte bezieht sich darauf, wer er ist. Fehlt hier noch etwas? Gibt es etwas, das er nicht abdeckt? Ich bin das A und das O, was er sagt. Der Anfang und das Ende, was er tut. Der Erste und der Letzte, wer er ist. Was bedeutet das, Pastor Prince? Es bedeutet, dass Ihr Arzt nicht das letzte Wort hat. Es bedeutet, dass die Experten nicht das letzte Wort haben, sondern Jesus. Was er sagt, ist das Erste und was er sagt, ist das Letzte. Gott sei Dank gibt es Fachleute, aber sie haben nicht das letzte Wort. Es wird Zeit, dass wir das verstehen. Fachleute konnten den Tsunami in Japan nicht aufhalten, das kann keiner. Oder den wirtschaftlichen Niedergang. Auch die klügsten Köpfe können das nicht. Ich will Ihnen etwas sagen. Es wird Zeit, dass wir demütig werden und Gott anrufen. Im Namen von Jeshua, im Namen von Jesus. Wissen Sie warum? Weil er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Der Tsunami hat nicht das letzte Wort, ich habe das letzte Wort. Vielleicht sagen Sie, aber Sie verstehen das nicht. Mein Geschäft läuft schlecht, weil die Zeiten schlecht sind. Die Zeiten haben nicht das letzte Wort, Jesus hat das letzte Wort. Denn er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig mein Projekt fertig kriege. Gott sagt, ich habe es begonnen und ich werde es beenden. In der Bibel steht, er, der es begonnen hat, wird es zu Ende führen. Er ist nicht so einer, der am Anfang sagt, ich bin gut darin, etwas anzufangen, aber ich bin nicht gut darin, es zu Ende zu bringen. Sonst wären wir am Ende. Aber er sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Wenn Sie heiraten und Jesus in Ihrer Ehe an die erste Stelle setzen, dann wird Ihre Ehe mit ihm anfangen und mit ihm enden. Der Erste und der Letzte zeigt, wer er ist. Ist er Ihr erster Gedanke, den Sie morgens haben? Ist er der letzte Gedanke, bevor Sie einschlafen? Er erschien vor Abraham, als Abraham alt war, und sagte, ich bin El Shaddai, lebe für mich. Warum? Weil Abraham all die Jahre zuvor für Sarah gelebt hat. Und er hat viele Fehler gemacht. Wir müssen also erst einmal lernen, für den Herrn zu leben. Wir sollen nicht zuerst fragen, was denkt meine Frau, sondern was denkt der Herr? Ist er die Nummer eins? Ehrt es Jesus? Auch an die Frauen. Nur wenn Jesus an erster Stelle steht, kann unsere Familie gesegnet werden. Und dann der letzte Gedanke, bevor ich abends einschlafe. Wie sieht Gott mich? Wie sieht der Herr mich? Gerecht, heilig, makellos. Amen? Nicht wahr, Freunde? Preist den Herrn. Und der letzte Vers. Ach nein, ich werde Ihnen einfach sagen, was der letzte Vers ist. Jesus hing am Kreuz. Alle gingen an ihm vorbei. Die Juden sahen, was Pontius Pilatus in drei Sprachen, Latein, Griechisch und Hebräisch, über seinen Kopf hatte schreiben lassen. Und weil es dort auch auf Hebräisch stand, sagten die Pharisäer und die jüdischen Anführer, du musst das ändern. Du musst schreiben, er hat gesagt, ich bin Jesus von Nazareth, der König der Juden. Aber Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, Jesus von Nazareth, König der Juden. Wenn damals jemand gekreuzigt wurde, schrieb man so etwas wie Ling Peng Sang aus Singapur, König der Diebe. Man wurde also wenigstens noch ein bisschen berühmt, wenn man dort am Kreuz hing. Und bei Jesus stand dort, Jesus von Nazareth, König der Juden, weil er der Anklage zufolge für Gotteslästerung gekreuzigt wurde. Und sie sagten, ändere das! Aber warum sollte er es ändern? Weil sie dort etwas sahen. Und sie wollten, dass Pontius Pilatus es änderte. Aber Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Was hatten sie gesehen? Ich zeige es Ihnen auf Hebräisch. Damit wollen wir schließen. Sie hatten das gesehen. Wir haben es der Einfachheit halber von links nach rechts geschrieben. Yeshua, Jesus, Ha-Nazarei von Nazareth, Ve-Melech, der König, Ha-Jehudim, der Juden, Yud, Hey, Waf, Hey. Right over his head, as he was hanging there. Die Juden sahen es und sagten, das musst du ändern. Du musst schreiben, dass er das gesagt hat. Hätte man noch er hat gesagt eingefügt, hätte das Akrostichon verändert. Glauben Sie, dass Pilatus wusste, dass Jesus Christus Yud, Hey, Waf, Hey ist? Nein, sonst hätte er ihn nicht gekreuzigt. Ist es nicht erstaunlich, wie Gott alles in der Hand hat? Er bringt sogar einen Nichtjuden dazu, diesen Titel aufzuschreiben, damit alle ihn sehen konnten, während Jesus dort hing. Gott wollte ihn ehren. Gott sagte, das ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und die ersten Buchstaben auf Hebräisch ergeben Yud, He, Waf, He. Oh, Halleluja. Wenn wir Jesus anbeten, verwenden wir so oft das Wort Jesus. Aber ich möchte Sie ermutigen, sagen Sie nicht nur Jesus. Es ist okay, Jesus zu sagen. Er ist gekommen, damit wir seinen Vornamen gebrauchen können. Aber denken Sie daran, dass er auch der Herr ist. Sagen Sie manchmal auch Herr. Nennen Sie ihn Herr. Herr heißt Yahweh. Amen. Lord is Yahweh. Jetzt verstehen Sie, warum in der Bibel steht, alle werden die Knie beugen und sagen, Jesus ist der Herr. Anhand vom Griechischen versteht man das nicht. Im Griechischen steht, Jesus ist Kyrios, die oberste Macht. Aber Kyrios wird auch für den römischen Kaiser gebraucht. Im Griechischen wird das also nicht wirklich deutlich. Aber auf Hebräisch heißt Jesus Yahweh. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Yahweh ist. Und dieses Bekenntnis bringt Segen. Also nennen Sie ihn ab und zu Herr. Wenn Sie ihn anbeten, beten Sie den Herrn an. Sagen Sie nicht nur Jesus. Sie müssen sich nicht schlecht fühlen, wenn Sie das sagen. Aber manche sagen immer nur Jesus. Und man hört fast nie Herr. Doch es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus der Herr ist. Wenn Sie krank sind, sagen Sie, durch seine Wunden bin ich geheilt. Das ist keine Zauberformel. Manche sagen es so, durch seine Wunden bin ich geheilt, durch seine Wunden bin ich geheilt. Was tun Sie da? Das ist doch keine Meditation oder Anbetung. Nehmen Sie sich Zeit. Und wenn Sie Predigten wie diese hören, erweitern Sie Ihre Vorstellung von Jesus. Durch seine. Wenn Yahweh zugelassen hat, dass sein Körper für meine Heilung verwundet wurde, wie kann ich dann nicht geheilt werden? Da ist der Glaube fast automatisch da. Sind Sie bereit, ihn zu loben und zu preisen? Tun Sie es. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Senken wir alle hier im Saal den Kopf und schließen wir die Augen. Es war ein Segen für mich, diese Predigt zu halten. Was für ein wunderbarer Retter ist er. Der Herr, der sich Mose und David und Osia offenbart hat, wurde Mensch, um mit uns zu sein. Emmanuel heißt, Elohim ist mit uns. Er ist mit uns. Er wurde Mensch. Und weil er ein Mensch war, konnte er sterben. Er hat sich für uns geopfert, ist für uns in den Tod gegangen. Genau dafür ging er ans Kreuz. Der menschgewordene Gott hing an diesem Kreuz. Oh, allein der Gedanke. Wenn Sie je daran zweifeln, dass Gott Sie liebt, dann blicken Sie ans Kreuz. Er hätte dort nicht hingehen müssen. Gott könnte Sie einfach auslöschen. Sie können Ihren Atem dazu gebrauchen, Gott bis in die tiefste Hölle zu verfluchen. Und wissen Sie was? Sie werden eines Tages sterben. Gott wird Sie überleben. Sie Gotteslästerer. Gott wird Sie überleben. Aber wissen Sie was? Gott liebt Sie. Gott liebt Sie und Gott will Sie nicht auslöschen. Er liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, um am Kreuz zu sterben. Gott wurde Mensch und ließ sich für unsere Sünden verurteilen, damit Gott uns nie mehr verurteilen wird, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus als unseren Herrn und Retter setzen. Und dann hat Gott ihn am dritten Tag von den Toten auferweckt. Er ist heute lebendig und er möchte in ihr Leben treten. Er möchte der Herr ihres Lebens sein. Er möchte ihr Leben durchdringen und beherrschen dürfen. Und zwar ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Er möchte den Himmel in diese drei Bereiche hineintragen. Denn er ist der gleiche Herr, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn Sie nun Ihr Vertrauen in Jesus Christus setzen und Jesus Christus als Ihren persönlichen Herrn und Retter annehmen möchten, dann beten Sie das folgende Gebet mit. Von wo Sie auch zuschauen, beten Sie es aus ganzem Herzen. Sagen Sie, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr geliebt hast, dass du Jesus Christus gesandt hast, um am Kreuz für all meine Sünden zu sterben. Sein kostbares Blut wäscht mich weißer als Schnee. Du hast ihn von den Toten auferweckt. Danke, Vater. Jesus Christus ist mein Herr, mein Yahweh, mein Herr und mein Gott, jetzt und für immer. Im Namen von Jesus. Meine Sünden sind vergeben. Mir gehören sein reicher Segen, seine große Gunst und seine tiefe Liebe. Im Namen von Jesus. Amen. Preist den Herrn, lobt und preist ihn. Halleluja. Stehen Sie auf. Yeah, Halleluja. Praise God. Preist Gott. Amen, amen, amen. Preist den Namen Jesus. Ich habe vor, Sie alle zu einem jubelnden Haufen zu machen. Ich sage Ihnen, an dieser neuen Generation ist etwas anders. Die neue Generation der Kinder Israels nach Josua war eine Generation des Jubels. Die Mauern von Jericho stürzten ein, als das Volk Gottes jubelte. Ich sage Ihnen, Sie können diese Müdigkeit wegjubeln. Sie können diese Krankheit wegjubeln. Sie können das wegjubeln, was der Teufel in Ihr Leben hineinbringen will. Diese Depression können Sie wegjubeln. Warum befreien wir uns also nicht heute von all dem? Ich zähle bis drei. Dann gibt es einen Trommelwirbel und ein Wunder wird geschehen. Passen Sie nur auf. Ich sage Ihnen, der Teufel mag Stille. Der Teufel mag Depressionen. Der Teufel mag es, wenn nichts zu hören ist. Lassen Sie sich nicht von ihm irreführen, indem Sie glauben, all diese Klänge hätten keinen Sinn. Nein, der Teufel hasst den Klang von Gottes Musik. Sind Sie bereit? Sie können Jesus rufen. Sie können Jeshua rufen. Sie können Preis den Herrn rufen. Rufen Sie, was Sie wollen. Auf drei. Sind Sie bereit? Eins, zwei, drei. Herr, dein Name sei gelobt. Halleluja! Halleluja! Preis den Herrn! Preis den Herrn! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Oh, Halleluja! Wow! Der Teufel und die Dämonen kriechen davon. Sie fliehen, preis den Herrn. Manchmal müssen sie einfach nur laut rufen, wirklich. Damit zerbrechen sie alles, was der Teufel um ihre Gedanken herum aufbauen will. Wenn sie ein Auto haben, fahren sie irgendwo hin und rufen sie laut. Tun sie es nicht bei der Arbeit, sondern lieber irgendwo, wo sie es dürfen, okay? Gott segne sie. Vergessen Sie nicht, Jesus ist der Herr. Gott segne sie. Auf Wiedersehen.